Das Pandora-Projekt. Mythos ist Teil des wilden Denkens, Claude Lévi-Strauss. Mythen folgen heißt in Spuren gehen, Karl Kerenyi. Die Geschichte von der künstlichen Frau, vom unseligen Geschenk der Olympia an die sterblichen Menschen, wurde von Hesiod, einem erklärten Frauenfeind, überliefert. In Werke und Tage um 700 vor Christus. Darum will ich versuchen, seine misogyne Version des Geschehens zu hinterfragen. Pandora. So lautete eine der Anrufungen der großen Göttin. Dieser Name ist im Griechischen grammatikalisch mehrdeutig. Er enthält den Imperativ, die Bitte, gib alles, sowie das substantivierte Partizip alles Gebende. Und außerdem steht die Form Dora substantivisch für Gabe oder Geschenk. Die gesungenen Pandora-Anrufungen waren Bestandteil von Ernteritualen. Weil Getreidebündel zum Trocknen in Gestalt rudimentärer Puppen aufrecht gegeneinander gestellt wurden, entstand die Verbindung der Erntegöttin mit einer künstlich hergestellten Figur. Laut Hesiod bestraft jenes Göttergeschenk die Entsendung einer künstlichen Frau, der Puppe Pandora, die Hybris des Feuerbringers Prometheus. Zu Beginn des Patriarchats haben wohl tatsächlich die Männer den Frauen das Wissen gestohlen. Das Wissen etwa von der Bewahrung und Nutzung des Feuers. Bis dato Aufgabe der Frauen, die wegen häufiger Schwangerschaften und mit kleinen Kindern eher zu Hause blieben. Unabhängig vom häuslichen Herd wird der blitzeschleudernde Gott Zeus gedacht. Immer wieder mag das für das Überleben so wichtige Feuer für längere Zeit verlöscht sein, bis erneut irgendwo ein vom Blitz entzündetes Gebüsch brannte. Infolge der Unabhängigkeit männlicher Technologie vom Herdfeuer der Frauen verändert sich deren Rolle und ihr Bild im männlichen Bewusstsein. Die lebendige, aktive, einzigartige Frau erscheint nun als mehr oder weniger perfektes Nachbild, geformt nach dem Modell, dem Wunschbild einer Idealfigur, die von den unsterblich Herrschenden, allen Göttinnen, mit deren Qualitäten ausgestattet wird. Frau und Box sind ursprünglich dasselbe. Eine Frau, die nach Maßgabe göttlicher Idealvorstellungen bewertet und geformt wird, bringt Unglück, denn sie verliert mit dieser Orientierung den Wert ihrer unverwechselbaren, einzigartigen Gestalt und damit auch viel von ihrer Vitalität. Das wirkt sich auf die Beziehung aus. Es sind Menschen, nicht Götter, die ihre Fähigkeiten Maschinen überantworten, um sie zu steigern und zu perfektionieren, bis die Maschine sie vollends ersetzen kann und das Humankapital überflüssig wird. Der seit rund 3000 Jahren projektierten, jetzt real existierenden künstlichen Intelligenz entspricht die wachsende menschliche Dummheit. Ungemach droht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.